und mächtig bist. Herr, du stark und mächtig bist. Herr, du stark und mächtig bist. Gott, dessen Name heilig ist. Gott, dessen Name heilig ist. Wie wunderbar sind deine Werke, Herr. Herr, wie du stark und mächtig bist. Gott, dessen Name heilig ist. Wie wunderbar sind deine Werke. Ich bin's.